WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, eigentlich sollte ich ganz entspannt die Sendung beginnen. Willkommen erstmal, aber ich bin fertig mit Nerven, weil wir gerade bis 30 Sekunden vor der Sendung war dieses Studio stockfinster, weil unsere gesamte Lichtanlage ausgefallen war. Und wir haben einen wunderbaren Kollegen von der Technik, den Richie, der bis vor ein paar Sekunden hier noch im Studio gearbeitet hatte und pläng ging das Licht an. Ich hoffe, dass es jetzt auch anbleibt während der ganzen Sendung. Wir hätten dann improvisiert, dann hätten wir irgendwie hier im Halbdunklen gesendet und das wäre dann sicher auch gegangen. Also schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer ist Horst. Horst ist 76. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lieber Horst, schön, dass du da bist. Grüße dich erstmal. Domian, ich habe ein Problem, sonst will ich ja nicht anrufen. Ja. Und zwar ist unsere jüngste Tochter mit 32 Jahren gestorben. Und zwar hat sie sich das Leben genommen. Sie ist im Wald gefahren und hat sich von 4 Meter, ist noch auf den Baum geklettert und hat sich von 4 Meter fallen lassen. Wann ist das passiert? Und das, da komme ich bis heute nicht drüber weg. Ja. Wann ist das passiert? Ja, wir sind seit 55 Jahren jetzt verheiratet. Wir sind nicht geschieden, aber wir leben getrennt. Hm? Na, wann hat deine Tochter sich das Leben genommen? Das war am 1. Oktober 2000. 2000, ja. Also waren jetzt schon 13 Jahre her. Ja, ja. Aber ich habe oft noch ganz schlimme Träume und ich komme da eigentlich nicht drüber weg. Und meine Frau, die war danach ziemlich lange immer in der Klinik und sie hat auch gesagt, ich sollte auch mal so eine Therapie mitmachen, aber ich habe immer gesagt, ich muss da alleine drüber weg und ich habe es auch bis heute eigentlich, das heißt, man kommt da nicht drüber weg. Nein, nein. Aber man versucht zu schaffen. Horst, warum hat deine Tochter sich damals das Leben genommen? Julian, da sind wir erst später drauf gekommen. Unsere jüngste Tochter, die haben zum Wochenende immer Party gemacht. Und da war unter anderem auch unsere Enkeltochter, also von der ältesten Tochter, wir haben 4 Kinder gehabt. Zwei Mädchen und 2 Jungs. Und von der ältesten Tochter, also praktisch unsere Enkeltochter, die war zum Wochenende immer da mit bei. Und dann 2 Jahre später ungefähr, da haben wir dann erfahren, dass der Schwiegersohn und die Enkeltochter heute verheiratet sind. Und da ist meine Frau gar nicht mit zurechtgekommen. Moment, der Schwiegersohn und die Enkeltochter ist verheiratet? Die sind verheiratet, ja. Und das ist meine Frau, die Enkeltochter ist mit ihrem Vater verheiratet? Nee. Nein, mit unserem Schwiegersohn. Ach so. Also von unserer jüngsten Tochter, der Mann praktisch. Ja, ja, ja, ja. Und das da ist unser Schwiegersohn. Und damit ist deine Tochter nicht klargekommen? Nein, Domian. Unsere Enkeltochter, das ist praktisch von der ältesten Tochter, das Kind. Das ist ja unsere Enkeltochter. Ja. Ja, und der Schwiegersohn, das ist von unserer Tochter, der Mann. Die Tochter, die sich das Leben genommen hat. Ja, genau. Genau. So, und der Schwiegersohn und unsere Enkeltochter, die sind jetzt verheiratet. Ja, aber ich hatte ja gefragt, warum deine Tochter sich das Leben genommen hat. Das haben wir nie mitgekriegt. Bis heute nicht. Es gibt auch keine Vermutung, keine Richtung. Nein, wir denken, dass da irgendwas zwischen der Enkeltochter und dem Schwiegersohn gelaufen ist und dass unsere Tochter da... Ach so. Irgendwas mitgekriegt hat, ne? Verstehe. Und so, jetzt liegt das so lange zurück und ich kann gut verstehen, wenn du sagst, das ist zwar lange, aber ich kann es nicht verarbeiten, ich kann es nicht überwinden, ich werde damit nicht fertig. Ja, das ist einerseits verständlich, Aber ich bin da auch nicht für, dass ich irgendwie eine Therapie machen würde. Ich versuche immer alleine damit zurechtzukommen. Aber wenn du jetzt schon die Erfahrung gemacht hast, dass du so viele Jahre nicht damit zurechtkommst, wäre es doch eigentlich sehr, sehr klug, doch mal zu einem Therapeuten zu gehen. Ja, vielleicht deswegen habe ich dich ja angerufen, was man da am besten machen soll. Mhm. Ob ich das so weiterlaufen lassen soll und immer alles in mich reinpresse. Wie geht es denn deiner Frau? Die hat ja nun eine professionelle Hilfe gesucht. Wie geht es der denn? Der geht es heute eigentlich gut. Mhm. Wir verstehen uns auch, wir treffen uns ab und zu. Mhm. Aber wir sind aber getrennt lebend. Ne? Warum seid ihr? Die Wohnung, das Haus haben wir damals verkauft. Warum seid ihr getrennt lebend? Ja, das ging wegen dem Kind praktisch. Also dieses Unglück hat euch quasi auch auseinandergebracht. Ja, genau. Wir haben uns dann vollkommen auseinandergelebt und da war dann gar nichts mehr. Aber vorher auch schon, wir haben schon ungefähr 25 Jahre, dass wir keinen Sex mehr hatten. Und wie kam das? Ja, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt gehabt. Hattest du eine andere? Nein. Hatte sie einen anderen? Nein, auch nicht. Auch nicht. Hm. Vor allem bis heute nicht. Und du weißt nicht den Grund, warum ihr euch auseinandergelebt habt? Ja. Ich hab ab und zu mal ein bisschen getrunken. Ich war viel auf Montage. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann bin ich auch mal in die Wirtschaft gegangen, mal ein Bier getrunken. Mhm. Und das konnte sie gar nicht ab. Verstehe. Und so haben wir uns dann vollkommen auseinandergelebt. Ja, und dann ist das noch mit der jüngsten Tochter dazwischen gekommen. Und das war dann der letzte... Das war dann der Siegepunkt. Genau. Dass wir dann gesagt haben, wir haben die Jungs, mit unserer ältesten Tochter haben wir gar kein Verhältnis mehr. Mhm. Und die Jungs, die haben wir dann angesprochen und haben uns zusammengesetzt und haben das besprochen, dass wir uns trennen werden. Und haben die das dann so hingenommen? Die Jungs, die haben das hingenommen und wir haben bis heute auch ein gutes Verhältnis. Mhm. So, wenn Geburtstage sind oder... Wenn du das so sagst, ihr habt 25 Jahre keinen Sex gehabt. Du, ja. Du hast gerade gesagt, wir haben uns so auseinandergelebt. Aber das ist doch schon eine sehr lange Zeit. Du hast doch auch Bedürfnisse gehabt oder sie hat Bedürfnisse gehabt. Wie hast du das mit deinen Bedürfnissen geregelt? Ja, ich bin dann praktisch mit Männern zusammengekommen. Was bist du gekommen? Mit Männern. Mit Männern? Ja. Aha. Und ja, es ist so. Achso, du hast dann nebenher, quasi neben der Ehe, auch Männerbeziehungen gehabt? Ja, genau. Sexuelle Beziehungen nur oder auch Liebesbeziehungen? Ja, das kann man so als Liebesbeziehung, kann man das wohl sagen. Da wusste deine Frau aber nichts von? Nein, das weiß sie bis heute nicht. Würdest du dich als schwul bezeichnen? Als homosexuell bezeichnen? Ja, in der Zwischenzeit wohl schon. Denn ich habe auch nie etwas mit einer anderen Frau in den ganzen Jahren gehabt und so ab und zu mal mit einem Mann getroffen. Wusstest du das schon, als du damals deine Frau geheiratet hast? Nein, da nicht. Das ist so in der Zeit, mit den Jahren ist das denn gekommen, ne? Mhm. Wissen deine Kinder heute, dass du auch diese Seite in dir trägst? Nein. Das glaube ich nicht. Warum hast du es ihnen noch nicht erzählt? Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen soll oder nicht. Es ist ja eigentlich keine Schande. Nein, eigentlich nicht. Wie ist es denn heute? Lebst du allein oder hast du einen Freund? Ich kenne jemanden, wir treffen uns ab und zu mal. Aber keine Beziehung? Nein. Da hättest du ja glatt zu gestern in unserem Thema Schweigen anrufen können, da hast du auch sehr lange geschwiegen. Ja. Und hast im Prinzip ja auch deine Frau betrogen, egal ob mit einem Kerl oder mit einer Frau, du hast sie betrogen. Ja, sicher. Ja. Und deswegen, das hat mir immer keine Ruhe gelassen und deine Sendung, die verfolge ich schon jahrelang. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange machst du das schon? Nächstes Jahr sind es 20 Jahre. Ja, siehst du, und so lange gucke ich das bestimmt schon. Es ist natürlich auch, du bist ein Jahrgang, du bist jetzt 76 Jahre alt, da ist das ja auch alles noch viel schwieriger mit dem Schwulsein und dem ja, sich bekennen. Ja, du man kommst ja aus einer, das auch nicht so zu sagen. Ne? Genau, du kommst ja aus einer Zeit, da wurde man dafür ja noch ins Gefängnis gesteckt, als du ein junger Mann warst. Ja, ja, sicher. Insofern kann ich schon verstehen, wenn du da so ein bisschen vorsichtiger bist. Aber, ja, ja, das... Früher war das ja, heute ist das kein Problem mehr, ne? Fühlst du dich denn heute, wo du das freier so leben kannst, fühlst du dich jetzt wohler? Ich fühle mich eigentlich wohl, ja. Wer weiß das denn außer deinen Freunden, mit denen du Kontakt hast, wer weiß das denn sonst noch? Das weiß sonst keiner. Soll das so bleiben? Ja, ich denke ja. Ja. Aber lieber Horst, auf das Grundproblem zurückzukommen, der Tod deiner Tochter. Ja. Ich rate dir wirklich sehr dringend. Ich kann verstehen, wenn du lange den Standpunkt hattest, ich komme damit alleine zurecht. Aber nach 14 Jahren muss man dann auch einsehen, das geht vielleicht nicht, das schafft man ja, nicht. Ja, sicher. Vielleicht wäre es auch besser, wenn ich mich mal zu einem Psychologen oder irgendwas... Genau, ganz genau. ...würde. So, du weißt ja, dass ich immer einen im Hintergrund hier habe. Heute Nacht ist der Peter da. Der wird dich jetzt beraten, wie du das am besten einfädelst und am besten anstellst. Ja, okay. Ich rate es dir dringend, du hast nichts zu verlieren. Ja. Du hast die Chance, vielleicht ein wenig mehr Frieden zu finden und dieses Unglück ein wenig besser zumindest zu verarbeiten. Und das würde ich dir sehr wünschen nach der langen Zeit. Ja, das wäre ganz nett von dir. Lieber Horst, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Das heißt, der Peter ruft dich gleich an. Okay, Dominian, dann wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Mach weiter so. Wünsche ich dir auch von Herzen. Danke, ich verfolge deine Sendung sowieso weiter. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Sehr nett auch mit dir. Ja, Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss. So. Falls ihr auch ein seltsames Summen im Hintergrund hören solltet, ich habe hier kein Handy. Das klingt wie so ein Handygeräusch, aber ich habe hier nichts dabei. Hier ist Melanie. Melanie ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Melanie. Weswegen rufst du an? Und zwar rufe ich wegen meiner Drogensucht an. Ja, welche Drogensucht hast du? Also ich rauche eigentlich sehr viel Cannabis. Wie viel denn? Wie viel denn am Tag? Ja, 1 Gramm am Tag, ja. Mhm. Und noch andere Drogen auch? Ja, andere Drogen nehme ich auch. Ich nehme MDMA und Speed nehme ich und... Synthetische Drogen sind das? Bitte? Das sind synthetische Drogen? Ja, auch unter anderem. Was noch? Das war's eigentlich. Sonst trinke ich auch viel Alkohol. Ja, das langt ja auch. Wenn ich mir leisten kann. Cannabis, synthetische Drogen und Alkohol. Dann bist du doch jeden Tag platt. Ja, das möchte ich ja auch erreichen damit eigentlich. Warum möchtest du platt sein? Ja, ich weiß nicht, weil mein Leben einfach total kaputt ist. Ich bin einfach total unglücklich und... Du bist ja erst 17 Jahre alt und du sagst, dein Leben ist schon kaputt. Was ist denn passiert, dass du das Gefühl hast? Ja, und zwar... Bitte? Ich hatte damals einen besten Freund. Also mit dem bin ich durch dick und dünn gegangen, bin mit ihm aufgewachsen. Was heißt denn damals? Wie alt warst du da? Also ich bin mit ihm aufgewachsen, damals in der Nachbarschaft, da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Mhm. Und dann... mit 14 kam es dazu, dass wir dann miteinander geschlafen haben. Mhm. Und ja, das auch mehrmals. Und er wollte immer wieder, dass wir, also er hat es immer wieder gefilmt, hat darauf bestanden und meinte, das ja auch nur für uns. Aber ich habe ihm dafür auch vertraut. Ich meine, ich dachte, er zeigt es wirklich keinem. Ja, da meinte er nur, seine Freunde hätten es bei ihm im Zimmer gefunden, haben sich es dann gegenseitig geschickt und Moment, das habe ich nie verstanden. Was hat er gezeigt? Das Sexvideo. Achso, wir miteinander geschlafen haben. Das habe ich nicht verstanden. Er hat euch beim Sex gefilmt. Genau. Und das ist dann durch die Schule gegangen? Genau. Ist ja ein furchtbarer Vertrauensbruch, so etwas zu machen als bester Freund. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie haben die Leute zunächst reagiert? Ja, also ich war täglich im Gelächter ausgesetzt. Alle haben sich lustig gemacht, haben mich als Hure oder Schlampe beschimpft, ja. Aber ihn haben sie nicht als Schlampe beschimpft. Er war genauso beteiligt wie du. Genau. Ja, also ihn haben aber sie nicht beschimpft. Das ist ja leider so. Nee, das ist ja leider so in unserer Gesellschaft. Da sind ja nur die Frauen die Schlampen. Bist dann du dann ich immer wieder Angebote gekriegt von Mitschülern und ja, das ging auch so weit, dass ich wirklich abends rumgelaufen bin und sich jemand oral vor mir befriedigt hatte. Das ging gar nicht. Und wenn ich wieder daran denke. Bist du denn dann auf dieser Schule auch geblieben? Also zunächst mal, zunächst einmal habe ich ganz, also fast jeden Tag geschwänzt, bis dann meine Eltern dahinter kamen. Und die bestanden dann auf dem Schulwechsel. Aber ich habe auch nur meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich arbeitslos. Wir haben denn... Ich muss mal meine Technik bitten, ob man das nicht irgendwie abstellen kann, das Gesumme im Hintergrund. Ah, ich höre, draußen hört man das nicht. Okay. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, als das rauskam? Ja, die waren geschockt. Also die konnten das gar nicht glauben, die hatten mich aufgeklärt, die meinten, ich sei naiv und... Achso, die haben dir quasi, die haben dir auch noch Vorwürfe gemacht? Die haben mir auch noch Vorwürfe gemacht, ja. Die haben sogar gesagt, das geschieht mir recht. Dummheit müsste ja bestraft werden. Dann hast du deinen Hauptschulabschluss an einer anderen Schule gemacht. Genau. Bist du jetzt immer noch in dieser Stadt? Ja. Und was? Ich kann ja leider nicht hier weg. Also ich wohne ja noch bei meinen Eltern, ich verdiene ja kein Geld. Was machst denn du den ganzen Tag so? Ja, also ich stehe gegen 14, 15 Uhr auf. Und dann gehe ich eigentlich raus am Hauptbahnhof und gucke, ob meine Freunde da sind. Die hängen eigentlich den ganzen Tag nur rum. Guck, wo ich was schnorren kann, suche Pfandflaschen. Ja. Aber mit Schnorren und Pfandflaschen kann man doch die Drogen alle nicht finanzieren. Wie machst du das? Ja, also manchen Dealern habe ich auch schon eingeblasen für Drogen. Aber das ist ja schon sehr krass und sehr schlimm, wenn du so Sachen anfängst schon. Was sagen denn deine Eltern, dass du nur zu Hause oben hängst? Also sie drohen jetzt damit, dass die mich dann auch jetzt rausschmeißen, sobald ich 18 werde. Wenn ich mich nicht ändere. Wie erklärst du ihnen denn, dass du so weiter nichts machst? Bitte? Wie erklärst du ihnen denn, dass du so weiter nichts machst? Also keine Lehre machst, nicht irgendwie dich weiterentwickelst? Ja, also ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Um ehrlich zu sein. Also ich würde am liebsten momentan einfach nur in den Tag hineinleben. Ich fühle mich eigentlich verloren. Am Anfang war es noch schön, wo ich die Drogen genommen habe, aber jetzt... Kriegen deine Eltern, die müssen das doch mitbekommen. Ich komme da nicht mehr raus. Deine Eltern müssen das doch mitbekommen, dass du jeden Tag zugedröhnt bist. Ja, die denken, ich rauche nur Cannabis. Ja, immerhin. Ja, aber immerhin denken sie, dass du das tust. Und das nehmen sie so einfach hin? Die können es ja nicht verbieten. Die wollen es nicht, aber wenn ich draußen bin, mache ich auch, was ich will. Na gut, aber deswegen gehe ich den ganzen Tag raus. Sie können dich rausschmeißen, bald. Und was wird dann? Na, das weiß ich nicht. Du sagtest gerade, dass du gar nicht so recht weißt, was du gerne machen möchtest. Hast du aber vielleicht so einen kleinen Traum, wo du hingehen willst? Ja, also früher wollte ich immer gerne Tierärztin werden. Aber das ist für mich unerreichbar. Das stimmt, das ist zunächst unerreichbar, weil du kein Abitur hast. Aber es gibt ja auch noch den sehr guten Beruf des Tierpflegers zum Beispiel. Da könnte man ja eine Lehre machen. Ein Hauptabschluss? Müsste man sich mal erkundigen, aber ich merke schon, dass du dich noch gar nicht groß erkundigt hast. Also ja, natürlich also gibt es auch mit Hauptabschluss sicherlich im Bereich Tiere Lehrberufe, die für dich interessant sind. Das glaube ich schon. Traust du dir zu, von heute auf morgen mit den Drogen aufzuhören? Nee, ich glaube, da würde ich durchdrehen. Mhm. Halte ich nicht durch. Ja. Deswegen muss man jetzt, finde ich, Schritt für Schritt vorgehen. Bevor man das angeht mit Lehre und eventuellen Beruf, das ist erst der übernächste Schritt. Der erste Schritt ist, finde ich, dass du von den Drogen wegkommen musst und dass du gleichzeitig eine Therapie machst, damit du diese Dinge, die du damals erlebt hast, damit du das verarbeiten kannst. Denn das ist ja wahrscheinlich der Grund deiner Misere im Moment, dass du so durchhängst. Mir ist einfach nachdem alles egal geworden. Genau. Und das muss geknackt werden, das Problem. Sonst schaffst du es nicht. Deswegen glaube ich, dass für dich sicher eine gute Idee wäre, wenn du für eine Weile mal in eine psychosomatische Klinik gehen würdest. Ja, aber ich möchte nicht in die Klapse. Ich meine, Moment, hat man auch wieder einen Ruf, wenn man da rauskommt. Naja, langsam, Melanie. Das ist nicht korrekt und fair zu sagen, Klapse. So ist das heutzutage nicht mehr. Das sind ganz normale Kliniken, die sich mit Menschen beschäftigen, die Suchtprobleme haben, die andere Probleme haben. Da gibt's Tausende, da bist du nicht die Einzige. Und das ist ein ganz normales Krankheitsbild. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass du dir helfen kannst, dass man dir helfen kann. Du sitzt jetzt in der Falle im Moment. Und wenn du so weitermachst, wirst du kriminell oder du wirst eine Prostituierte. Wenn du so weitermachst, bist du in ein paar Jahren komplett kaputt und in der Gosse. Und du hast es jetzt in der Hand, noch die Notbremse zu ziehen. Du hast ja hier schon mal angerufen, Kompliment, du hast dich das getraut. Mhm. Das finde ich ja schon mal gut. Du hättest ja auch einfach zu Hause sitzen können und gar nichts tun. Du hast angerufen, das ist eine Aktion von dir. Mhm. Wenn du Angst vor der Klinik hast, kannst du ja vielleicht versuchen, das auch zunächst ambulant zu machen. Also, dass du zu Hause wohnen bleibst und immer zu einem Therapeuten gehst. Das, okay. Das möchte ich aber gern, dass mein Psychologe dir das gleich mal richtig erklärt, was für dich das Beste wäre. Aber ganz wichtig von meiner Seite aus nochmal gesagt, du musst etwas machen. Wenn du nichts machst, sackst du immer mehr ab in die Gosse. Und du bist schon ziemlich weit unten. Das stimmt, ja. Und ich fände super, wenn du das schaffst und in ein paar Jahren deine Lehre machen könntest, in einem Bereich, den du schön findest, vielleicht sogar in einer ganz anderen Stadt lebst und ein neues Leben anfangen könntest und diese schlimme Zeit hinter dir lassen würdest dann. Ja, das wäre schön. Ja, das musst du dir so als Traum... Wenn ich mal dahin kommen würde. Genau, das musst du dir so als Traum vor Augen halten. Wenn man keinen Traum und kein Ziel hat, dann schafft man das nicht. Man muss immer sich irgendwas zum Ziel setzen, da möchte ich hin, wenn es auch noch weit weg ist. Ja. Du hast jetzt die Chance, dein Leben, du bist ja wirklich noch sehr jung, das ist ja ein großes Glück, noch in den Griff zu kriegen. Aber du musst jetzt auch zupacken. Auf jeden Fall, ja. So, liebe Melanie, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Peter, das ist ein sehr netter Psychologe, der ganz lange schon bei mir arbeitet, der wird dich zurückrufen und dich gut beraten, da brauchst du keine Angst vor haben, der sagt dir einfach nur, was du tun könntest und dann musst du selbst für dich entscheiden, was du machst, okay? Okay, alles klar. So machen wir's. Alles Gute und du legst bitte auf. Ja, okay, danke. Alles Liebe, Melanie. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben ja vorgestern hier und Anfang der Woche groß über unseren Freund Erdogan gesprochen und sein, wie ich finde, unglaubliches Verbot von Twitter. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Der Präsident der Türkei hat Herrn Erdogan auch scharf kritisiert wegen dieses Verbotes. Dann hat ein Gericht in Ankara oder Istanbul, jedenfalls ein Gericht in der Türkei, angewiesen oder entschieden, dass er dieses Verbot zurücknehmen sollte, so wie sich das ja auch gehört. Heute verbietet er sogar YouTube. Also es wird immer doller in der Türkei und mit diesem Mann können wir gerne weiter darüber reden, was ihr jetzt davon nun auch haltet, dass er YouTube nun auch verbietet. Könnt ihr gerne anrufen, 0800 220 50. Hier ist Michael. Michael ist 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Hallo Michael, um was geht's? Ja, heute war, ich sag mal, der peinlichste Tag in meinem Leben. Oh je. Erzähl. Ja, Also wie gesagt, ich bin 47 Jahre alt, bin ja Frührentner und habe die Pflegestufe 2. Mhm. Habe also deutliche gesundheitliche Einschränkungen und ich hatte jetzt so in der Vergangenheit festgestellt, durch oder das heißt mehr oder minder durch Zufall, dass immer geringe Mengen Urin unkontrolliert abgegangen sind. Ja, was hast du denn für eine Erkrankung, dass du so angeschlagen bist? Ja, ich habe an der Wirbelsäule eine Erkrankung, das ist so eine Nervensache. Ich habe es nicht verstanden, du hast an der Wirbelsäule eine Erkrankung. An der Wirbelsäule eine Erkrankung. Ja. Das sind so ungefähr die gleichen Folgen, die sich jetzt als Spätfolgen darstellen, ungefähr als wenn du so eine Querschnittslähmung hast. Ah ja, aber du kannst, kannst du noch gehen auf mit Stock oder sitzt du schon im Rollstuhl? Nee, aber mit Rollator und nur ganz geringe Strecken. Ah, verstehe. So, und in diesem Zusammenhang steht dann sicherlich auch, dass du ab und zu mal den Urin verlierst und du kannst da gar nichts für. Nee, ich habe das jetzt erstmal noch ganz kleine Menge und ich habe das dadurch festgestellt an für sich, dass ich festgestellt habe, dass so die Hosen ab und zu mal nach Urin rochen, ne? Ja, verstehe. Und so, was ist jetzt heute passiert? Ja, dann war ich gestern damit bei meiner Hausärztin, nachdem ich da lange mit mir gerungen habe. Das ist ja irgendwie auch immer ein Tabuthema, sozusagen. Ja. Und naja, aber irgendwie habe ich mir gedacht, es nutzt sowieso nichts. Mach mal den Schritt nach vorne hin. Mhm. Ja, und dann bin ich gestern zu ihr hin und da sagt sie, ja, wir müssen erstmal Laboruntersuchungen machen. Ja. Und musste, da sollte dann in der Praxis auch Urin abgeben und solche Scherze, alles, was noch zu unserer Grunduntersuchung dazu gehört. Jetzt war ich heute Morgen auf dem Weg dahin, ja, hatte noch nicht gefrühstückt und bin dann bei uns im Ort in die Bäckerei gegangen, wollte mir da belegte Brötchen holen. Nach dem Arztbesuch? Nee, vor. Hm. Ja, und dann? Die Filiale ist gut besucht von dem Bäcker und die ist auch, wie man das heute sagt, an so einem Discounter angebaut, ne? Mhm. Und naja, jedenfalls, ich stehe da und dann merke ich mit einmal, dass mein Bein so runterlief, ne? Mhm. Mhm. Und sich dann natürlich unten auch so eine Pfütze bildete. Mhm. Und die anderen Leute sahen das? Ja, ja. Und dann eine, ich schätze, 25, 26, die schrie dann natürlich auch gleich laut halt los, eine Sauerei und was weiß ich nicht alles, ne? Ach, die schrie richtig los, was für eine Sauerei. Ja, mhm, ja, ja. Und stellte einen richtig bloß und ja, das stand mit einmal 8 bis 10. Und wie haben die anderen Leute darauf reagiert? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich wäre am liebsten abgehauen, weißt du? Ja, ja. Was hast du denn dann gesagt? Wie hast du dich verhalten? Ich konnte im ersten Moment gar nicht sagen. Ich war auch so geschockt. Glaube ich. Das ist mir vorher noch nie passiert, ne? Du gehst ganz normal in den Laden rein und... Gut, du hast im ersten Moment dann... war das schon im Laden oder vor dem Laden? Nee, das stand direkt vor der Kuchentheke. Da vor der Kuchentheke? Ja. Mhm. Gut, dann hast du im ersten Moment nichts gesagt, weil du so geschockt warst, aber irgendwie musst du ja dich dann verhalten haben. Was hast du gemacht? Dann habe ich der Verkäuferin gesagt, sie mir bitte Papiere geben oder so, also so Haushaltsrolle. Mhm. Ich wollte das ja dann... Hab das dann auch weggemacht und ja, und also du hast es weggemacht, das hat die Verkäuferin auch so dann zugelassen, dass du es wegmachst und hast du dann da noch Sachen eingekauft oder bist du einfach gegangen? Nee, ich hatte ja die ganze Hose nass und alles, ne? Ja, und bist dann gegangen? Ja, natürlich. Was hat denn die Verkäuferin dann noch so gesagt? Die hat das an für sich wesentlich entspannter gesehen wie die anderen da. Also die war entspannter als die anderen? Ja. Mhm. Also, weil ich da sehr häufig einkaufen gehe oder auch frühstücken gehe. Ach so, die kennen dich vom Sehen. Ja, mhm, ja. Mensch, Michael, das kann jeder Mensch auf der Welt, glaube ich, nachvollziehen, dass du dich da schämst. Und das dumme Ding, das dich da angemacht hat, die 26-Jährige, die soll mal schön ihren Mund halten, die kann übermorgen auch so krank sein und es kann ihr auch passieren. Ich finde das nicht schlimm. das, du bist krank, du hast es ja nicht extra gemacht. Ich kann verstehen, dass du dich schämst, aber eigentlich muss man sich dafür nicht schämen. Schämen müssen sich die Leute, die blöd rumschwätzen, wenn so etwas passiert. Jeder hat ja wahrscheinlich gemerkt, wie peinlich dir das war. Und du hast aus Schock gar nicht sagen können, ich bin krank, ich kann nichts dafür. Ich konnte gar nichts sagen. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich wollte nur weg. Ja, verstehe. Weg, einfach nur weg. Verstehe. Das alles war ja vor dem Arztbesuch, ne? Ja, ja, genau. Dann hast du der Ärztin das erzählt? Ja, ich habe sie erzählt. Und ich habe dann natürlich auch so gehofft, dass sie mir sagte, was weiß ich, jetzt, ja, da, was man erstmal machen kann, ne? Dann, naja, so schnell wird sie das halt gar nicht. So schnell wird sie das nicht sagen können. Und wahrscheinlich ist das eine normale Hausärztin. Ja. Ja, wahrscheinlich müsste es ja eher zum Urologen gehen, der da fachkundig ist. Aber wie auch immer, auch der Urologe hätte wahrscheinlich nicht sofort etwas sagen können. Nee, nee, aber... Also du machst dir jetzt Gedanken, dass das öfters passieren könnte und du weißt nicht genau, woran das liegt. Und du hast Angst, dass es schlimmer werden könnte. Ja, ne, von... wie soll ich aus dem Haus gehen, wenn das wieder passiert, ne? Mhm. Ja, da musst du, solange das jetzt noch nicht geklärt ist, woran das liegt und was man dagegen tun kann, musst du dir wohl übel eine Windel umwickeln, damit, wenn es passiert, es nicht so passiert. Es gibt ja für Erwachsene diese Windeln. Und noch eine kleine Idee, guck doch mal, ob du vielleicht ein kleines Blümchen, irgendeine ganz kleine Nettigkeit der Frau schenkst in der Bäckerei. Gehst du mal hin? Entschuldigst dich, erklärst, dass du krank bist und schenkst dir das und ist das wieder gut, dann brauchst du dich nicht in Zukunft zu schämen, wenn du da wieder hingehst. Ja, das ist natürlich ein guter Tipp. Ja, so nur eine Kleinigkeit, das ist nur als Geste so. Ja. Wenn, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass die relativ locker damit umgegangen ist, die Frau, dann ist es ja alles dann gut. Ne? Das ist aber das Problem und jetzt auch, ja. Ich weiß auch nicht, ich mag auch nicht in so ein Sanitätshaus gehen jetzt und sagen, haben Sie mal ein paar Windeln für mich? Und doch, Michael, das kannst du machen. Was meinst du, wie viele Menschen sich Windeln kaufen müssen? Alte und junge Leute, die Probleme damit haben. Und gerade in so einem Sanitätshaus, für die ist das Alltag wie Strümpfe verkaufen oder irgendwas anderes. Da brauchst du dich nicht schämen. Und du fühlst dich sicherer, wenn du so ein Ding umhast und brauchst dich nicht schämen, wenn es dann passiert. Da brauchst du dich aber wirklich nicht schämen. Da kannst du ohne weiteres hingehen und dir so ein Ding, du kannst es dir auch bestellen. Wenn du Internet hast, kannst du es dir auch bestellen. Ja. Ja? Das, Mensch, Michael. Ja, ich glaube, ich hatte das auch schon im Internet jetzt heute mal so recherchiert. Mhm. Aber man muss dann auch wissen, dass die Dinger passen und Ja, deswegen, wenn ich auch übergewichtig bin, ist das nicht so einfach. Ja, ja, das wäre schon ganz gut, wenn du da mal in ein Sanitätshaus gehst. Aber ja. Ich hoffe, dass man dir helfen kann. Und vielleicht wäre der nächste Weg wirklich, dass du zu einem Urologen gehst, der sich da vielleicht noch besser auskennt in der Materie. Aber ich weiß es nicht, wenn du eine gute Hausärztin hast, wird die dich auch schon weiterführen. Ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen. Nochmal, du brauchst dich nicht schämen, das kann jedem Menschen passieren, der krank ist. Und du brauchst dich auch nicht schämen, wenn du in ein Sanitätshaus gehst, okay? Ja. So, mein Lieber, dann drücke ich die Daumen, dass es wieder besser geht und dass das Problem bald beseitigt ist und wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, tschüss. Und ich danke dir und deinem Team für die echt super tolle Sendung, die ihr macht und Dankeschön, für euer Engagement. Danke, ja? Michael, sehr nett von dir. Mach's gut, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Dennis, 24, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Dennis. Über was reden wir beide? Genau. Und zwar, bei mir ist es so eine komplizierte Sache. Mhm. Was denn? Ich bin ein Vater von einem 3-jährigen Jungen. Mhm. Und meine Eltern wissen nichts davon. Ach du je. Das heißt, du lebst auch mit der Frau, mit der Mutter des Kindes nicht zusammen? Nein. Welches Verhältnis hast du zu der Mutter des Kindes? Wir haben zwar großen Kontakt, aber verhältnismäßig nur am Streiten. Mhm. Ich muss mir Vorwürfe anhören. Was musst du? Ich muss mir Vorwürfe anhören. Ja, welche Art von Vorwürfen? ja, du verheimlichst deinen Eltern, dass du ein Kind hast. Ah ja. Du hast kaum Zeit für dein Kind. Ist das so? Kümmerst du dich nicht viel um den Kleinen? Ja, kann man nicht so sagen. Ich arbeite in Kontischicht. Also das heißt, 2 früh, 2 mittags, 2 nachts. Und ich kann natürlich nicht abends um 10 Uhr ein Kind besuchen kommen. Stimmt, das ist bei dir dann in gewisser Weise kompliziert. Aber dafür gibt es ja dann wahrscheinlich auch Lösungen, wie man das regeln könnte. Warst du denn mit dieser Frau mal länger zusammen? Also, ich bin jetzt 24. Mit 18 hatte ich mit dir eine Beziehung. Ungefähr bis 2010 war das. Wir haben uns dann getrennt. Ja. Aber wir hatten aller trotz immer noch Kontakt zusammen. Und auch Sex. Genau. Und daraus ist das Kind entstanden. Genau. Aha, das Kind ist also entstanden, als ihr gar nicht mehr zusammen wart. Hast du die Vaterschaft anerkannt? Bist du eingetragener Vater? Ich bin eingetragener Vater. So, jetzt erklär mir mal, warum du bist ja ein erwachsener junger Mann, 24 Jahre alt, warum du das in deiner Familie verheimlichst. Also kann ich erklären. Ich bin ein streng erzogener Türke. Streng erzogen? Genau, streng erzogen. Die Sache hat ja am Anfang an sowieso nicht klappen können, weil meine Ex, sag ich mal, eine Deutsche ist. Ach so, deine Eltern wollen keine deutsche Schwiegertochter. Genau, das haben die auch damals mir sehr oft gesagt, dass ich eine türkische Frau mit nach Hause bringen soll. Das ist Regel Nummer 1 auf jeden Fall bei uns gewesen. Und das Schlimme dran ist, bei uns ist es verboten, sowieso vor der Ehe Geschlechtsverkehr zu haben. Aber das machen doch alle Jungs, alle türkischen Jungs. Oder? Ja, was heißt alle? Naja, aber du weißt schon. Es gibt zwar selten anständige Jungs, so dran halten, aber. Aber die meisten machen ja schon ihre Erfahrungen vorher. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber. Aber wenn, muss man das heimlich machen? Genau, also wäre ja unhöflich und wäre ja komplett aus der Religion so falsch. Ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt ankommen würde zu meinen Eltern und sage, ich habe ein Kind. Der ist 3 Jahre alt. Vater, der trägt deinen gleichen Namen. Und die würden sowas von schockiert sein. Die würden mich kaputt machen und ich würde darauf nicht klarkommen. Lebst du noch bei deinen Eltern zu Hause? Meine Eltern haben das Mehrfamilienhaus und ich wohne, habe eine eigene Wohnung mit meinen Brüdern zusammen. Also das heißt... Es weiß auch keiner... Die Brüder wissen auch nicht Bescheid. Doch, die Brüder wissen Bescheid. Und die hätte ich es gar nicht geschafft, über die Runde zu kommen. Du sagst, wenn ich das meinen Eltern erzählen würde, machen die mich kaputt. Was heißt das genau? Was würden die tun? Die würden mich nicht mal als Sohn akzeptieren. Und ich bin so ein Familienmensch. Ich habe meinen Eltern alles zu bedanken, was ich überhaupt geschafft habe. Und ich halt mal eben hier inne. Du bist ein Familienmensch. Das rechne ich dir ja auch hoch an. Aber du hast ja jetzt selbst eine kleine Familie. Zumindest hast du einen Sohn und das ist auch Familie. Stimmt. Welche Familie ist jetzt wichtiger? Dein Sohn? Dein Sohn? Mensch, Junge, du hast einen Sohn. Oder ist es wichtiger, die Eltern, die Blödsinn reden? Sind wir uns einig, dass die Blödsinn reden, ne? Ja, Mensch, dumm, deswegen rufst du an, ich weiß es nicht. Ich komme drauf nicht klar. Naja, ich verstehe das Dilemma, in dem du steckst, in dem viele von euch stecken, die in solche Situationen kommen. Da sind die Eltern, die sind konservativ, die leben noch in einer ganz anderen Welt. Ihr seid anders drauf und ihr würdet auch anders leben wollen, aber ihr traut euch das nicht. Genau. Dennis, da ist meine Haltung ganz eindeutig. Die ist die ganz eindeutig. Was soll ich da machen? Du bist verantwortlich für dein Leben. Und du bist verantwortlich, dass du ein stolzer Mann sein kannst. Dass du alles richtig gemacht hast. Und zu einem stolzen Mann gehört, dass er sich ordentlich seinem Kind gegenüber verhält und zu sich und seinem Leben steht. Auch wenn Turbulenzen kommen. Auch wenn es Krach und Ärger gibt. Ein stolzer Mann ordnet sich nicht irgendeinem Blödsinn unter. Auch wenn es die Eltern sagen. Die Eltern müssten, ich sag's dir ganz klar, die müssten eigentlich, gut, die sind anders erzogen und die sind vielleicht auch erstmal ein bisschen sauer. Aber nach der Phase des Sauerseins müssten sie eigentlich sich freuen, ihr Enkelkind zu sehen. Das ist ein Glück. Aber so sind sie nicht drauf, das höre ich schon, wie du sie mir gerade geschildert hast. Ja, die sind ganz anders drauf. Ganz anders drauf. Wenn ich das schon höre, ganz dass anders. Du keine deutsche Freundin haben willst, ist das natürlich ganz schlimm, wenn man das hört. Ich sag mal so, meine Eltern haben mich nicht so darauf bedroht oder irgendwie böse eingeredet. Meine Eltern haben gesagt, mein Sohn, bring eine türkische, integrierte Frau mit uns nach Hause. Aber wenn du eine deutsche Frau mit nach Hause bringen würdest, sie wird eine andere Kultur haben, sie wird eine andere Religion haben. Sie wird ganz anders ticken als wir. Dennis. Sie wird viele Sachen gut sehen, was wir schlecht sehen würden und so auch Fehler mit dir zusammen machen. Sie wird dich vielleicht zu Sachen zwingen, was du nicht machen willst und dürftest. Okay, das ist ja vielleicht das gute Recht der Eltern, das so zu sagen. Aber dann müsst ihr jungen Leute, die ihr türkischstämmig seid, dann müsst ihr auch den Mut haben und den Eltern sagen, ja, wenn es sich so ergibt, machen wir das. Aber wenn mein Herz für eine deutsche Frau schlägt, dann ist das auch richtig. Und dann werden wir uns alle auch arrangieren können. Da müsst ihr dann auch den Mund aufmachen. Und für euer Leben und für euer Glück kämpfen. Ihr werdet doch unglücklich, wenn ihr das nicht macht. Du bist ja jetzt schon unglücklich. Du bist ja ein unglücklicher Kerl. Ich bin kaputt. Ja, das höre ich an der Stimme. Wenn ich das sogar meinen Eltern sagen würde, ich bin mit meinem Ex so schlimm sogar, ich würde gar nicht mit ihnen ein unter ein Dach wohnen wollen. Das ist die Katastrophe, wie wir ja, das umgehen. Das Schlimme ist ja im Moment bei dir, dass du eben nicht mal eine intakte Liebesbeziehung zu der Frau hast, sondern mit der Frau auch noch zerstritten bist. Das macht das Ganze ja noch komplizierter. Aber in allererster Linie sollte doch das Wohl des Kindes für euch entscheidend sein. Dass der Junge, wenn auch schon keine Familie hat, aber dass er ein gutes Verhältnis zu seinem Papa hat und dass sein Papa ihn nicht verstecken muss und dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Dein Sohn ist das Wichtigste. Stell dir mal vor, der ist mal so alt wie du und dann sagt er, toll Papa, du hast mich damals verleugnet. Du hast nicht den Arsch in der Hose gehabt, zu mir zu stehen. Danke. Ja, kann ja sein, dass er das sagt. Ich will dir doch nicht böse, Dennis, du verstehst mich doch. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe wirklich nicht. Und ich nehme es auch total ernst, glaub's mir. Deine Situation, ich weiß, ich kann das erahnen, wenn man in so strengen Verhältnissen lebt, dass das alles ganz schwierig ist. Deswegen bin ich schon mal froh, dass deine Freunde, dass deine Brüder auf deiner Seite sind. Die sind zwar auf meiner Seite, aber wie soll ich das sagen? Die sind auch dagegen auch eigentlich gewesen und sind auch dagegen noch. Was? Wenn du das jetzt offen hinlegen würdest auf den Tisch, ich habe ein Kind, würden deine Brüder dann auch vor deinen Eltern auf deiner Seite stehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es mal. Weil ich schaffe das nicht mehr so. Ich habe so einen großen Druck in mir und... Mhm. Wenn die nicht bei mir stehen, dann alleine schaffe ich das nicht. Ich bin schon jetzt am Zittern. Hast du mittlerweile eine neue Freundin? Nee, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Mhm. Ich habe keinen Kopf mehr für sowas. Weder feiern, weder noch ordentlich Kontakt mit Freunden. Ich wurde meinen Freundeskreis schon aussortiert. Allein wegen dieser dumme Sache, weil ich auf den nicht gehört habe. Die haben mir auch schon gesagt, Mensch, Hamza. Mensch, hör mal, du musst das deinen Eltern sagen. Guck mal, deine Eltern würden das zwar erst sauer sein, aber die würden schon danach akzeptieren. Ich habe gesagt, Jungs, ihr wollt mich doch alle in Tonne klauen haben. Ja, du musst eben auch damit rechnen, dass sie es eben nicht akzeptieren. Das ist das große Risiko, wenn du mit offenen Karten spielst. Das ist mir schon klar. Das heißt, der Junge war noch nie bei, der mittlerweile 3 Jahre alt ist, der war noch nie bei dir, bei seinem Papa zu Hause. Ah, doch. Also, meine Eltern arbeiten ja selber. Hm. Und ich habe den schon öfters hier reingeschummelt. Hm. Ja, aber das ist ja kein Zustand auf Dauer. Nein, auf keinen Fall. Das kann nicht so weitergehen. Deswegen vielleicht wär's auch frage ich gerade nach deinem Rat und Dennis, vielleicht ist es auch richtig, oder was heißt vielleicht? Ich glaube, es ist sogar richtig, wenn du auch aus diesem Haus ausziehen würdest. So bist du ja auch in einer Abhängigkeit von deinen Eltern und du bist ganz nah verknüpft mit denen. Geh eher und mehr eigene Wege. Meinst du? Ja, ich meine das wirklich. Und ich sage es nicht leichtfertig. Ich weiß, was das bedeutet. Ich sage es aber, weil ich glaube, dass du letztendlich glücklicher wirst, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn das am Anfang auch sehr schwer ist für dich. Für die Zukunft ist es gut, ist es besser für dich, für dein ganzes Leben, für dein Herz, für alles, was dich betrifft. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, dass ich kann dir diese meine Meinung sagen. Dass du, und was kannst du zur Sache sein, wo ich mir das zumuten? Und einfach mal die Karten auf den Tisch lege? Oder meinst du, ich soll erstmal wirklich, so wie du sagtest, erstmal meine eigene Wohnung, also weg von Eltern? Ja, vielleicht ist das sogar und viel klüger. Erstmal alles erstmal absichern. Ja, das ist wahrscheinlich das Klügste. Erst alles absichern, weg von den Eltern, aus dem Haus raus und ihnen das dann sagen. Natürlich, das kann, jetzt hast du schon 3 Jahre nichts gesagt, dann kommt das auf ein paar Monate jetzt auch nicht an. Ja, mach es so, klar. Da fühlst du dich auch ein bisschen sicherer. Ja, ich habe schon jetzt ein paar Ideen bekommen, was ich machen könnte, aber... Ja, überleg es dir. Ich muss auf jeden Fall jemanden dabei haben, der mich dabei unterstützt. Okay, das sehe ich auch ein. Das musst du haben, aber als Ziel muss sein, ehrliches Leben. Das sagt auch der Islam. Der Islam sagt nicht lügen, sondern ehrlich und ein anständiger Mensch sein. Das ist die zentrale Aussage eurer Religion und das ist die zentrale Aussage auch der christlichen Religion. Genau. So. Und da sind wir ganz nah beieinander alle. Dennis, ich kann dir nicht mehr sagen, du musst handeln. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen ganz viel Glück und dass du das schaffst. Ich wünsche es dir wirklich sehr. Dankeschön. Alles Gute, mach's gut. Mach's gut auch. Tschüss. Ciao. 1.46 Uhr. Katrin, 53, guten Morgen. Morgen, Lumian. Hallo Katrin. Um was geht's? Ja, eigentlich für mich was ganz Ungewohntes. Ich war bisher nie kriminell, aber morgen früh muss ich ins Gefängnis. Wie bitte? Du musst morgen ins Gefängnis? Ja. Warum? Und zwar habe ich, als meine Eltern sind verstorben. Meine Mutter zum Schluss, und die hatten einen Betrieb und ich habe Schulden geerbt. Mhm. Wie viel? Über fast 500.000. Boah. Ich habe das nicht gewusst. Mein Bruder hat mich da reingeritten, hat sich selbst gut rausgezogen. Der hatte die Geschäftsführung. Mhm. Ja, ich habe es dann halt angenommen, habe dann auch alles getan, was ich konnte, um das zu tilgen, weil ich wollte das auch nicht so stehen lassen, dass meine Eltern im Prinzip sich da mit Schulden verabschiedet haben und habe es auch geschafft, fast alles abzubezahlen. Eine 500.000? Habe mein Haus verkauft, habe noch das Haus meiner Eltern verkaufen müssen. Mhm. Und jetzt rücke ich morgen aber ein, weil von dieser ganzen 500.000 284 € noch nicht bezahlt sind und die kann ich auch nicht mehr bezahlen. Nein, das gibt's doch nicht. So, du hast 400.000 und noch was bezahlt und nur wegen 280 Euro gehst du in den Knast? Ja, der letzte Gläubiger das gibt's doch nicht. Ist nicht mehr bereit zu warten und ich bin gelernte Krankenschwester vom Beruf und habe auch gearbeitet 35 Jahre lang und habe dann meine Mutter gepflegt, bis sie gestorben ist und bin selbst schwerbehindert auch zur Welt gekommen. Und konnte dann irgendwann auch nicht mehr und konnte jetzt eine ganze Zeit lang auch nicht mehr arbeiten. Habe dann zwischendrin immer gearbeitet nochmal in einer Zeitarbeitsfirma, die mich dann verliehen hat in verschiedene Kliniken. Ich bin OP-Schwester. Ja, und dann haben die so schlecht bezahlt, die Zeitarbeitsfirma, dass ich die Reise in die Klinik nicht mehr leisten konnte, um zu arbeiten. Ja, das ist wirklich paradox. Das ist ja völlig absurd. Für wie lange, für diese paar hundert Euro, wie lange muss man da in den Knast? Ja, 20 Tage. Es gibt keinen Freund, keinen Bekannten, der dir das vorstrecken könnte? Nee, nichts mehr. Boah. Ich habe die alle schon früher mal angepumpt. Ich habe denen zwar alles wieder zurückgezahlt, aber ich kann auch nicht mehr. Und ich bin einfach, ja, ich bin auch mittlerweile so durch, dass ich nicht mehr weiß, wo unten und oben ist. Weil ich kann mit so einer Situation gar nicht umgehen. Das ist ja ein Skandal. Und ja, jetzt waren sie heute schon da. Also eigentlich waren sie gestern da, weil wir haben ja jetzt heute schon den Tag, wo ich einrücken muss. Und wollten mich schon mitnehmen. Wenn man dann diese 20 Tage im Knast war, ist das Geld dann getilgt oder muss man sowieso danach doch noch zahlen? Keine Ahnung, du. Ich bin jetzt verurteilt vom Amtsgericht erstmal durch Haftbefehl diese Geldstrafe zu bezahlen. Ne? Also das ist das jetzt. Mhm. Und wenn ich das nicht bezahlen kann, dann heißt es, ich gehe mal davon aus, dann geht man ersatzweise dafür ins Gefängnis. Ja. Und ja, jetzt muss ich das halt hinnehmen. Aber für mich ist es sehr schwer. Erstens durch die Körperbehinderung ist es nicht so leicht. Ja, wenn du dein ganzes Leben anständig gelebt hast und jetzt so eine Aktion gemanagt hast, über 400.000 Euro da reingeholt hast, was sagt denn dein netter Bruder zu der ganzen Sache? Der sagt gar nichts mehr. Der hat mal zu mir gesagt, als ich ihn drauf angesprochen habe, warum er mir nicht gesagt hat, dass das Erbe so belastet ist, dann hätte ich es ja auch nicht angenommen. Ja, ja. Dann hat er gesagt, weil ich halt durch die Schwerbehinderung als Kind immer wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt habe, vielleicht als er, hat er gesagt, meinetwegen kannst du verrecken. Boah. Und das war dann alles. Ja. Und dann habe ich auch nie wieder mit ihm geschwätzt. Dein eigener Bruder? Mein eigener Bruder, ja. Ist das kräftig. Und für mich ist halt schlimm jetzt morgen. Ich meine, mich ist gar nicht so schlimm, aber ich habe einen Hund, den habe ich mir selbst zum Behinderten Begleithund gezogen, die Emma, und die muss jetzt ins Tierheim morgen. Und das ist viel schlimmer für mich, als dass ich ins Gefängnis gehe morgen. Das ist furchtbar für mich. Ja, das ist für dich furchtbar und für das Tier wahrscheinlich auch furchtbar. Ja, für die Emma ist es total, weil ich kapiere ja, warum. Ja. Aber der Hund weiß das halt nicht und ich bin... Ich habe vorhin schon zu deinem Kollegen gesagt, um es ihr zu ersparen, hätte ich sie am liebsten eingeschläfert heute, aber das kriege ich natürlich auch nicht übers Herz. Nein, und die 20 Tage gehen ja auch rum. Ja, sicher. Aber die liegen jetzt natürlich wie ein Riesenberg vor dir, aber die gehen ja rum. Ja, das ist richtig, klar. Aber es ist schon kurios, wenn man sich das überlegt. Ja. Weil wenn man guckt, was das für ein Tagessatz ist, das sind 200 Euro sind Geldstrafe und 84 Euro sind Gebühren. Ja. Also wenn ich jetzt nur mal von der Geldstrafe ausgehe und die 200 Euro geteilt durch die 20 Tage, was die für einen Tagessatz für mich da annehmen. Unfassbar. Ich bin eine ausgebildete, fertige OP-Schwester. Unfassbar. Und dann haben wir jemanden wie Hoeneß, der Millionen verballert und hinterzieht und kriegt da mal so locker da ein bisschen eine kleine Strafe aufgebrummt, die überhaupt nicht im Verhältnis zu dem steht, was er angerichtet hat. Ja, gut, er hat auch keinen umgebracht, das muss man auch sagen. Ja, aber du auch nicht. Ja, ich auch nicht, Wenn du es nimmst, dass eine Kiwi eine Euro kostet, hat der Hoeneß halt 25 Millionen Kiwis im Keller liegen gehabt, die er nicht versteuert hat. Ja. Es ist ja nur ein Tausch, das ist Papier, auf dem steht irgendwie Wert und dann nimmt man eben an, das ist so viel. Aber ich habe 35 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Kinder ich per Kaiserschnitt mit zur Welt gebracht habe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich das Leben gerettet habe. Mhm. Und das zählt vor so einem Amtsrichter. Nein, zählt alles gar nicht. Null. Ja, der sagt dann, das ist mir fick egal, was die Alte da hat. Die soll dem Gläubiger das Geld bezahlen, sonst geht sie dafür in den Bau. Ich hoffe nur sehr, dass dann wirklich nach diesen 20 Tagen die Sache für dich auch bereinigt ist. Ja, ich auch. Wenn nicht, dann muss ich ja wieder wahrscheinlich rein. Du bist ja auch dann vorbestraft, ne? Klar. Ich bin vorbestraft, ja. Und das ist das Schlimme, weil jetzt kriege ich dann auch keine Stelle mehr im Krankenhaus. Das ist das Problem an der Sache. Die wissen gar nicht, was sie einen im Prinzip damit antun. Ja, wenn der gesagt hätte, komm, jetzt stotter's ab, meinetwegen pro Monat 5 Euro, dann hast du halt noch ein paar Monate und wenn du zu Geld kommst, kannst du mir gleich die Gnade geben. Und das ging nicht? Und das ging nicht, nein. Der Amtsrichter war total, der arme Gläubiger hat geweint, weil er ja diese 200 Euro dringend braucht, sonst stirbt er ja auch, Und dann hat er gesagt, sie haben das Erbe angenommen und jetzt müssen sie mit den Konsequenzen auch leben. Dann habe ich gesagt, natürlich lebe ich auch mit der Konsequenz. Wann geht's los morgen früh? 11:30 holen sie mich ab. Oh, Katrin. Katrin, also ich bin wirklich empört und schockiert. Es nützt wirklich nichts. Aber unser aller Mitgefühl hast du, glaube ich. Ich glaube, ich kann zu 98% der Zuschauer und Zuhörer kann ich sprechen. Dankeschön. Komm gut durch die 20 ich Tage. Ich habe noch eine kurze Sache. Du hattest den Michael dran, der inkontinent ja? war. Vielleicht hört er mir noch zu. Mhm. Michael, geh zum Doktor und lass dir eine Kondomableitung verschreiben. Die kriegst du verschrieben. Das ist auch für querschnittgelähmte Männer. Und dann passiert dir das nicht mehr, dass du irgendwo eine Pfütze machst. Sehr guter Tipp, liebe Katrin. Katrin, lass uns doch mal, wenn du raus bist, nochmal miteinander telefonieren. Mach ich gerne. Okay. Wir versuchen dich zu erreichen. Wir arrangieren das. Und dann kannst du uns erzählen, wie es war. Okay, Domian. Halt durch, wir drücken dir all die Daumen und freu dich, wenn du zurückkommst auf deine Emma. Ja, das mache ich auf alle Fälle. Tschüss, Katrin. Ciao. Jo, tschüss, Domian. So, und hier ist Erol, 43. Erol, hallo? Ja, hallo, schönen Abend, Jürgen. Haben wir diese Woche nicht schon mal miteinander geredet? Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer, ja. Ich stand auch an der Schleife, aber ich habe auch erst gedacht, weil ich auch 43 bin, aber das war ein anderer. Das ist lustig, ja, weil ich hatte so eine Erinnerung. Erol, 43. Ja, richtig. Ja, und zwar wollte ich eigentlich dieses Twitter-Verbot und YouTube-Verbot mal ansprechen. Ja, sehr gerne. Bist du türkischstämmig? Ich bin Türke, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin auch sehr oft in der Türkei, also ich bin fast jeden Monat in Istanbul. Mhm. Also ich bin auch ganz stark pro Erdogan. Das muss ich eigentlich dazu sagen. Dann erklär uns das. Und ich finde das eigentlich sehr schade, dass die ganzen Medien an diesem Mann sehr stark rumhaken die letzte Zeit. Ich weiß, was dieser Mann die letzten Jahre für die Türkei getan hat. Nun gut, aber er macht ja jetzt auch viele üble Sachen. Er beschneidet ja Demokratie von oben bis unten. Ja, aber die Hintergründe wissen zum Beispiel die meisten Deutschen nicht, was in der Türkei momentan abläuft. Twitter hält sich nicht an die Landesgesetze in der Türkei. Und das wissen die meisten Medien und An welche Landesgesetze? Die müssen sich an bestimmte Gesetze in der Türkei halten, aber die halten sich nicht an diese Gesetze. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv auch mit diesen Sachen aber beschäftigt. Weißt du, der Verdacht besteht einfach, das sagt man so leichtfertig dahin. Der Verdacht besteht, die halten sich nicht an die Linien, die Herr Erdogan vorgibt. Und wenn dem etwas nicht passt, schaltet er es aus. So hat man das bei den Nazis gemacht, so haben das die Kommunisten in der DDR gemacht, hätten es so gemacht, wenn es das schon gegeben hätte. Und das hat also einen üblen Beigeschmack. Es darf öffentlich sein, was er will. Ich meine, die Türkei war noch nie demokratischer wie momentan unter Erdogans Führung. Ich kann das selber gut verurteilen. Aber er hat zum Beispiel den Militärputsch in der Türkei, er hat das abgeschafft. Ja, aber wie erklärst du dir denn dann die vielen oppositionellen Bewegungen und eben auch die großen Demonstrationen in Istanbul vor einiger Zeit? Ich wollte das genau ansprechen, was die Gezi-Geschichte damals gelaufen ist. Wenn zum Beispiel die türkische Polizei dort hart durchgegriffen hat, dann hat die ganze Medien über die türkische Polizei herumgezogen und nach ein paar Monaten ist die ganze Geschichte in Hamburg passiert, leider Gottes. Darf die deutsche Polizei das machen, aber das ist immer eine Ansichtssache, wie man die Demokratie sieht und anwendet. Aber das sind schon zwei ganz verschiedene Schuhe. Aber ich würde gerne deine Meinung, Erol, doch nochmal jetzt zum YouTube-Verbot hören. Ja. Das ist ein neuer großer Schlag. Ja. Wobei euer Gericht, ein Gericht in der Türkei, hat das für unrechtens erklärt, dass Twitter abgeschafft wird. Und euer Präsident, Herr Gül, kritisiert das ganz genauso. Was sagst du denn dazu? Ja, richtig. Ich meine, da stecken ganz andere Hintergründe. Wenn ich die jetzt noch ansprechen würde, dann müssen wir eigentlich eine Stunde noch darüber sprechen. Das kann ich momentan nicht sagen. Okay, dann sag netterweise was noch zu YouTube, wie du das findest. Ja, und zwar, ich meine, wir sind nun mal ein islamisches Land. Ich denke schon, dass man sich irgendwo an Gesetze und Linien halten sollte, dass auch Kinder nicht an überall im Internet drankommen sollten. Bestimmte Verbote sollten da schon, Grenzen sollten da schon eingehalten werden. Du weißt ja den Hintergrund, ne? Man hat ein Telefonat abgehört. Geheimdienstchef, großer Geheimdienstmann in der Türkei, der stellvertretende Außenminister, glaube ich. Und die haben darüber beraten, wie man einen Krieg vom Zaun brechen könnte mit Syrien. Und da dieses Video ist auf YouTube gestellt worden, was ja eine Ungeheuerlichkeit ist, dass man darüber nachdenkt, wie könnte man einen Krieg anzetteln. Und daraufhin kam dieses Verbot, weil ihm das natürlich nicht gefallen. Momentan laufen da ganz andere Geschichten. Also die ganze Welt, die ist momentan gegen Erdogan mit den Parteien in der Türkei auch. Aber ich denke mal, Sonntag sind die Kommunalwahlen und er wird seine 50% behalten. Wir Türken stehen auf jeden Fall hinter ihm. Wir beobachten das weiter, Erol. Vielen Dank für deinen Anruf und deine Meinung. Alles klar. Tschüss. Ciao. Und ja, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute hat Tim Dohnke. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wenn ihr freien Themen habt, ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.